funktionieren Mikro an, um keine Zeit zu verlieren. Also auch von mir nochmal Hallo. Freut mich, dass Sie alle noch da sind. Ich habe das Vergnügen, den letzten Vortrag zu haben. Dankeschön, das ist super. Bisschen besser bewegen. Und ich möchte in diesem letzten Vortrag Sie noch einmal mitnehmen in die Frage, das Web als Infrastruktur und als Werkzeugkasten für Wissenschaftler. Viele Betrachtungen dieses Themas kranken gewissermaßen daran, dass sie sehr stark von der Technik ausgehen. Also es werden irgendwelche Anwendungen beschrieben und es wird etwas darüber gesagt, was man damit machen kann oder so. So Aussagen von der Art. Was ich jetzt fokussieren will im Folgenden, ist eigentlich eher, wie benutzen tatsächlich Wissenschaftler das Web für ihre Zwecke. Und ich möchte das anhand von zwei Modellen tun, eigentlich von dreien. Da selbst einer der Gastgeber, Sebastian Mix, Vortragsrecycling mehr macht und sich dazu bekannt hat, kann ich ja auch nicht sagen. Also ich habe diesen Vortrag gestern schon mal gehalten in einem anderen Kontext. Und hier muss ich ein bisschen kürzer fassen, deswegen werden wir eins überspringen. Es wird also zum einen um die Frage gehen, Wissenschaftler twittern über neue Literatur und um das Beispiel Open Notebook Science, das ist aus der Chemie. Und dann werde ich abschließend versuchen, einige Schlussfolgerungen und Thesen daraus abzuleiten, aus dem, was man da beobachten kann. Und wenn dann die Zeit und Ihr Interesse noch reichen, habe ich mal versucht, einige Barrieren aufzuzählen, die es vielleicht gibt beim Rollenwandel der Bibliotheken, der jetzt ansteht, wenn wir uns sozusagen dieser Benutzung des Webs zuwenden und uns dazu irgendwie verhalten wollen. Aber das will ich ein bisschen von der Zeit abhängig machen. Sie können natürlich sich gerne alles notieren, das freut mich, aber streng genommen die Quellenangaben, Sie finden alles auch nochmal im Web natürlich, also diese Präsentation selbst unter slideshare.net/lampo, aber der Link kann man sich auch nochmal irgendwie zugänglich machen. Und die alle Literatur und Beispiele, auf die ich mich beziehe, dann nochmal im Social Bookmarking System Delicious unter dem genannten Link. Wenn Sie selbst zu dem Thema noch etwas hinzuzufügen haben oder vielleicht einen kontroversen Diskussionsbeitrag nennen wollen, benutzen Sie dieses System auch. Ja, benutzen Sie interaktiv die Möglichkeiten des Webs unter diesem angegebenen Tag, der da steht. Jetzt aber gleich in Medias Res, das beste Modell, Wissenschaftler twittern über neue Literatur. Es gibt von zwei Doktoranden der US-Universität Chapel Hill eine ganz neue Studie, die ich sehr interessant fand, wo anhand eines Samples von Tweets, was Twitter ist, setze ich grob, zumindest als bekannt voraus, Sie werden zumindest mal einen Screenshot davon gesehen haben oder so, werden das wissen, also es ist Status-Meldedienst, man nennt es auch Microblogging, ja, wo man ganz kurze SMS-lange Nachrichten veröffentlichen kann und sich gegenseitig dabei verfolgen kann, wie man das tut und von anderen diese Statusmeldungen lesen kann. Diese Untersuchung bezieht sich also auf eine Zusammenhang von Tweets und es wird dort empirisch untersucht, wie auf Literatur, auf neue Literatur sich gegenseitig hingewiesen wird. Was hier fokussiert worden ist, ist, wie wird tatsächlich qualitätsgesicherte wissenschaftliche Literatur, peer-reviewed Literatur, angesprochen in den Tweets. Und es ist, also vielleicht hat ja, das so als Fußnote oder Nebenbemerkung, vielleicht haben Sie den Begriff mal gehört, digitale Ethnographie, Ethnographie, also diese Untersuchung scheint mir ein Beispiel genau dafür zu sein. Also sozusagen, die sind ins Feld reingegangen und haben sich angeschaut, nicht primär die Technik, sondern wie verstehen die Leute, die also jetzt diese Dienste im Web benutzen, das selbst, was ist das für die selbst? Und man schaut ihnen dabei zu, was sie da machen. Und eine vorangegangene Untersuchung, an die da angegriffen wird, ist eine Untersuchung, die aussagt, dass im US-Hochschulbereich, das ist hier in Deutschland natürlich extrem anders, das ist uns allen klar oder können wir alle sofort vermuten, ein Drittel der Hochschuldozenten wohl tatsächlich solche Dienste wie Twitter benutzt. Ja. Sodass man also davon ausgehen kann, kann, okay, da gibt es irgendwie eine Grundgesamtheit oder eine Population, die sich überhaupt zu untersuchen lohnt. Ich will jetzt gar nicht so viel darüber sagen, wie das Sample zusammengestellt ist. Ist auch ganz interessant, wenn Sie Lust haben, schauen Sie sich das nochmal näher an, aber das wollen wir aus Zeitgründen uns mal schenken hier. Wichtig ist erstmal nur, es sind eine Menge Tweets, also diese Status-Updates untersucht worden von Wissenschaftlern quer durch verschiedene Disziplinen. Ja. Und es ist eine quantitative Untersuchung dieser Tweets. Was oder nach welchen Gesichtspunkten sage ich gleich noch was? Und aber auch zusätzlich eine qualitative Untersuchung, also teilstrukturierte Telefoninterviews, sind diese Leute dann gefragt worden, was sie da eigentlich machen und warum. So, ein interessantes kleines Ergebnis ist schon mal bei der quantitativen Betrachtung: Es gibt offenbar neben Tweets, die direkt auf wissenschaftliche Literatur verlinken, viele Zitate zweiter Ordnung, nennen die das. Also es wird auf im Web frei zugängliche Blogbeiträge oder andere Websites verlinkt, die wiederum ihrerseits auf ein Stück qualitätsgesicherte Literatur verweisen. Ja, also, und das macht es schwierig, das wird dadurch ein bisschen unübersichtlich, aber das ist ein Muster, was man da beobachten kann. Noch ein bisschen komplizierter, es gibt auch diese Tweet-Zitate zweiter Ordnung, die nicht mal einen Link enthalten, sondern nur so eine verbale Angabe wie Nentwichs Buch Cyber Science. Da kann man schon genau wissen, welches Buch von Michael Nentwich damit gemeint ist, aber es ist kein Link oder kein eindeutiger Identifier in die ISBN oder so. Ja. So, und also sind immerhin, ja, kann man sehen, es ist nur knapp gerade mal mehr als die Hälfte von Links, die also ganz eindeutig direkt auf die Literatur verweisen, in dem nicht repräsentativen Sample, das da betrachtet worden ist. Muss man immer einschränken, dazu sagen. Also es ist noch ganz, ganz vorsichtig zu nehmen, als was da quantitativ steht. Viel interessanter und aussagekräftiger dann vielleicht die qualitative Seite. Also drei wichtige Ergebnisse, die ich ganz kurz nennen will, die dabei rausgekommen worden sind, ist die Frage der Geschwindigkeit. Ja. Also viele Wissenschaftler twittern etwas an Literatur, was sie gerade entdeckt haben, und verwerten das später in einem Beitrag, den sie auf einer Konferenz halten oder in einem Aufsatz oder in einem Buch. Aber sie wollen das schnell in dem Augenblick, in dem sie es entdeckt haben, schon in Umlauf bringen, diese Informationen. Ja, dass da was Interessantes ist. Und das ist natürlich eine ganz typische, charakteristische Sache, diese Erhöhung der Umschmerzzeit sozusagen von solchen Informationen. Dann auch eine ganz spannende Sache, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich habe also von vielen Wissenschaftlern, mit denen ich mich unterhalten habe, in meinem Fachbereich oder auch anderswo, immer wieder diese Aussage gehört, ja, es gibt diese Informationsflut, also das ist eine Grundtatsache, über die eigentlich alle reden, und es ist natürlich nicht ganz leicht mitzukriegen, was es Relevantes Neues gibt. Ja? Dann erzählen die Wissenschaftler einem, dass sie so bestimmte Tools kennen oder ein, zwei Tools nebeneinander probieren und dass es halt nichts für sie damit geht oder so. Aber man merkt immer beim Reden über dieses Thema, das ist natürlich ein unglaublich virulentes Thema, für das es offenbar nicht die eine einfache, klare Lösung gibt. Und hier sehen wir jetzt in dieser Studie, dass Twitter an dieser Stelle also offenbar genauso genutzt wird, als so eine Art Relevanzfilter. Ne? Das heißt, ich folge bestimmten Kollegen, möglicherweise Fachkollegen, die ich persönlich gar nicht kenne, und gehe davon aus, wenn die mir einen Hinweis geben über eine neue Literatur, könnte das relevant sein. Vielleicht noch neben anderen Relevanzfiltern, aber unter anderem eben das. Ganz interessant. Und last but not least, es gibt dann Tweets in der Art von, also heutzutage sollte man in der Soziologie jetzt aber mal den und den Aufsatz wirklich gelesen haben, also Sie finden natürlich immer Analogien dazu, was früher vielleicht in einem Uniseminar die Required Reading Liste war, wird heute sozusagen fortlaufend kontinuierlich aktualisiert, wenn man dieses Medium benutzt. Ja? Wenn man etwas Neues entdeckt, wenn man denkt, wow, das sollte die Kollegen gelesen haben, nennt man es da. Ja? Und jetzt noch abschließend, vielleicht nochmal, aus welcher Ecke kommt diese Art Forschung? Also worauf die eigentlich abzielen, ist Folgendes. Und das ist ganz schön, weil es einen unmittelbaren Zusammenhang hat mit zwei Vorträgen von heute Vormittag. Das ist also eine... Oh, wow, okay. Zeit läuft davon. Ich werde mich beeilen. Stimmt das so viel schon geredet? Ja, okay. Und, das ist das Tolle, wenn man selber so ein Gadget hat. Also, Sache, die zeigen wollen oder um die es denen geht, sind alternative Metriken. Also, die sagen, die Tatsache, wie oft, in welchem Zeitraum, von wem ein Stück Literatur gebookmarkt wird, gedownloadet wird, schlicht und einfach, ja, das, was sie mit Web-Analytik herausfinden, oder eben auch getwittert wird, das sind alles potenziell zusätzliche Indikatoren, ja, die vielleicht das traditionelle Untersuchen von Zitaten in der Literatur selbst nicht ersetzen können, aber doch ganz schön interessant ergänzen können. Und wenn Sie diese alternativen Metriken in der praktischen Anwendung einmal anschauen möchten, schauen Sie sich zum Beispiel die Journals von Public Library of Science an, ja, die also genau solche Metriken auch bei den Artikeln widerspiegeln. Ganz interessanter und ich denke also auch wichtiger Ansatz, den wir auch ins Auge fassen müssen. Also es gibt inzwischen auch eine ganze Reihe bibliometrischer Untersuchungen, zum Beispiel die Korrelationen ermitteln zwischen Zitationsraten und Downloadraten oder also verschiedenartige Indikatoren, die es da gibt. Ja. Und wenn Sie sich zum Beispiel ein Journal wie PLOS One anschauen, das ist eine Archivzeitschrift, die baut darauf und die ist für Archäologen und Paläontologen, hat die sich inzwischen in kurzer Zeit als wichtig erwiesen. Ja. Das ist eine Archivzeitschrift, die darauf baut, dass man sofort veröffentlicht wird, ohne große Vorfilterung und sofort Datenfeedback bekommt, wie stark wird der Artikel, den man in diesem Journal veröffentlicht hat, wahrgenommen auf verschiedene Art und Weise. Während man bei dem klassischen Zitieren in der Literatur selbst ja diese charakteristische Zeitverzögerung hat. Spannende Sache, schauen Sie es sich an. Ich möchte dann auch nochmal, um nochmal zu unterstreichen, dass jenseits von alternativen Metriken diese Art Untersuchung relevant ist. Michael Nentwich zitieren, sicher vielen von Ihnen ein Begriff, der hat vor schon mehr als 10 Jahren grundlegende Untersuchungen gemacht über den Impact des Internets auf die Arbeitsweisen von Wissenschaftlern. Er hat diesen Begriff Cyber Science geprägt und hat sich übrigens nicht zuletzt auch ziemlich interessant über die Rollen und Rollenveränderungen von Bibliothekaren etwas gesagt, Cybrarians und so weiter. Also schon lange bevor es ein Hype geworden war, also das ganze Thema mit dem Internet und den Entwicklungen. Und Nentwich, der inzwischen Direktor des Instituts für Technikfolgenabschätzung in Österreich ist in Wien, hat also im vergangenen Jahr eine Studie herausgebracht, in der er untersucht, wie Wissenschaftler Twitter benutzen. Ja, das war eine Studie im letzten Jahr und in seinem Fazit sagt er unter einem Jahr tatsächlich, dass es eben noch, wie bei vielen dieser Themen, haben wir natürlich das Gefühl, wir sind immer noch ganz am Anfang. Ja? Wir sind immer noch sozusagen am Beginn einer Medienrevolution. Das kam ja auch im Thema einiger der Vorträge hier auf der Tagung durchaus durch. Ja? Wenn Herr Winkler-Nees sagt, okay, wir haben das jetzt im Fokus, das Thema Forschungsdaten, aber das geht überhaupt erst los, dass wir ermitteln, was Daten sind und so weiter. Ja? Und hier auch. Aber es ist eben zu vermuten, laut Nentwich, dass das als Kommunikationsinfrastruktur doch eine Rolle spielen könnte. Noch zwei anschließende Überlegungen meinerseits. Vielleicht klingt es fast zu banal in Ihren Ohren, aber der Grund, warum Wissenschaftler so etwas Verrücktes machen, wie sich ausreichend über Twitter gegenseitig auf neue Literatur aufmerksam zu machen, ist natürlich ganz einfach, dass es kommerzielle, kostenlose Tools gibt, die für jedermann verfügbar sind und die ganz einfach zu bedienen sind. Ja, das ist ganz einfach der Grund. Also ich sehe das als Wissenschaftler, probiere es aus und entdecke daran möglicherweise irgendeinen Nutzen für mich. Und umgekehrt, wenn Sie es aus der Perspektive mal betrachten, das ist auch klar, dass die Leute, die so einen Dienst wie Twitter ins Leben gerufen haben, diese Verwendungsweise sicherlich dabei nicht im Sinn gehabt haben werden. Macht aber nichts. Scheint für die Wissenschaftler ja trotzdem zu funktionieren, sonst würden es nicht so viele von ihnen tun. Ich möchte noch jetzt auf ein weiteres Beispiel kommen, auf das zweite Beispiel, um das so ein bisschen zu triangulieren, was ich dann so als Schlussfolgerung daraus ziehen will oder auch mit Ihnen anschließend diskutieren will, nämlich Open Notebook Science. Der US-Chemiker Jean-Claude Bradley praktiziert mit seinem Labor, mit seinem Doktoranden etwas, was er in seinem Weblog vor 4 Jahren mal beschrieben hat, eigentlich relativ simpel. Er nimmt sich ein Wiki von einem kommerziellen Wiki-Diensteanbieter und schreibt die Dinge, die er, anders angefangen, den Satz. Also vorab, ich bin kein Chemiker. Ja? Also alles, was Sie mich jetzt sagen hören über Chemie, vergessen Sie am besten gleich wieder, weil es wird nur haltbar sein, es ist nur so nachgekommenes Wissen. Aber soweit ich das verstanden habe, ist es im chemischen Labor ja so, dass man über das, was man da Experimente anstellt, Protokolle erstellt die ganze Zeit. Und es ist natürlich nicht erst seit gestern so, dass das digitale Protokolle sind. Das ist völlig obligatorisch, ist völlig klar. Ja? Man protokolliert in der digitalen Form, mit digitalen Tools, um diese Daten dann später nutzen zu können und damit arbeiten zu können, alles, was da geschieht. Und was der Jean-Claude Bradley nun macht, ist Folgendes: Er schreibt diese Laborprotokolle direkt rein in ein öffentlich zugängliches Wiki von so einem kommerziellen Wiki-Dienstanbieter. Das heißt, jeder, der die URL kennt, kann das mitverfolgen, was in seinem Labor passiert. Und es wird auch von gewöhnlichen Websuchmaschinen wie Google oder so indexiert und kann dann gefunden werden. Und im Laufe der Zeit haben sich ein Dutzend anderer US-Chemielabore, also dieser Praxis, angeschlossen und tun das eben auch so. Ja? Also mit den ganz einfachen Mitteln, die da auf dem Markt verfügbar sind, teilen die Wissen miteinander. Und man sieht dann, also das, was sind die letzten Punkte, die Sie sehen, ist ein sehr aufschlussreiches Interview mit ihm über diese Praxis. In Information Today, neulich vor einem Monat oder so erschienen. Dass es also doch einen relevanten Austausch von Praktikerwissen gibt, der offenbar das Arbeiten erleichtert. Ja. Zum Beispiel, ein verrücktes Detail, fehlgeschlagene Versuche werden protokolliert. Sie haben anscheinend in der chemischen Literatur sonst das Phänomen, dass nur bestimmte Versuche, mit denen positiv etwas bewiesen werden kann, beschrieben werden oder deren Ergebnisse genannt werden. Ne? Lauter solche Sachen. Und Sie haben dann, und denken Sie, diejenigen von Ihnen, die es kennen, nochmal an Nentwichs Definition von Cyber Science, eben nicht nur diesen Geschwindigkeitsfaktor. Es ist nicht nur so, dass der Informationsaustausch dadurch beschleunigt wird und diese Forschungsdaten, das ist ja wieder ein Forschungsdatenthema, schon vor der Publikation des Ergebnisses greifbar werden. Sondern sie haben, und darauf legt Nentwich in seiner Definition ja Wert, einen qualitativen Impact auf die Arbeitsweise von Wissenschaftlern. Und wenn Sie sich das angucken, das Interview mit dem Bradley, oder auch das Lesen, was diese anderen Chemiker dazu sagen, merken Sie, ja, da verändert sich qualitativ etwas. Also weil zum Beispiel die Möglichkeit, kollaborativ zu arbeiten, anders werden. Es kann sein, dass ich noch während in einem anderen Labor über etwas geforscht wird, zufällig über einen Zusammenhang stolpere mit dem, was ich mache, und einen Teil der Ergebnisse aufgreifen kann und zum Teil meiner Forschung machen kann. Ja. Was ja eine ganz andere Art, ein ganz anderer Modus von Kollaboration ist, als wenn ich nur unter der Voraussetzung zusammenarbeite, dass ich mir das von vornherein vornehme und gemeinsam Projektanträge stelle oder was auch immer. Das scheint mir auf der Hand zu liegen. Ja, oh, Abo. Ja, jetzt aber schnell. Und klar, ich muss gar nichts mehr sagen, weil in Herrn Winkler-Nies Vortrag war das meiste auch schon genannt worden. Ja? Natürlich das Potenzial der rigorosen Überprüfbarkeit dessen, was da passiert. Also was man vielleicht als Wissenschaftler gar nicht unbedingt mögen muss. Denn der Punkt ist ja, ich zeige jetzt auf einmal nicht mehr nur mein Ergebnis, sondern es entsteht vielleicht eine neue Norm dann in der wissenschaftlichen Öffentlichkeit, nach der erwartet wird, dass wie ich zu dem Ergebnis gekommen bin, dass ich als Rezipient der Forschung das komplett und lückenlos nachvollziehen kann. Das ist nämlich das, was sich da gerade abspielt. So, und jetzt, Studierbarkeit des Forschungsprozesses, also dieser Gap, also ich meine, sonst irgendwie in den Naturwissenschaften, aber das ist in unseren Fächern auch nicht anders, haben Sie ja dieses Phänomen, Sie haben die Forscher auf der einen Seite und dann haben die meisten Studenten es erstmal, Entschuldigung, muss ich leider so sagen, so mit Sekundärwissenschaftlern zu tun, deren Job es hauptsächlich ist, an der Hochschule denen diese Ergebnisse wiederzugeben und denen das zu nennen. Ja. Das ist in unseren Fächern auch so. Durch das hier haben Sie als Rezipient der Forschung die Möglichkeit, viel direkter und unmittelbarer zu sehen, zu lesen, nachzuvollziehen, wie die Forschung selbst passiert. Ja. Sie haben dazu dadurch einen Zugang, den Sie bis vor ein paar Jahren vielleicht nur gehabt hätten, vergleichbar, wenn Sie selbst als Praktikant im Labor gestanden hätten. Und heute gucken Sie virtuell auf die Werkbank des Forschers. Diese Studierbarkeit. Blogende Wissenschaftler überspringe ich, dabei zwei zeitlich. Ich möchte das kurz zusammenfassen, was ich da sehe. Man könnte sich, aber muss man auch nicht, auf der anderen Seite ist auch ein bisschen egal, die Quelle, auf zum Beispiel so ein Manifest von Doc Sales und David Weinberger beziehen. Also von David Weinberger, wenn Sie Lust haben, lesen Sie mal das Ende der Schublade. Ich finde, es ist ein empfehlenswerter, also es ist ein Literaturtipp für alle Bibliothekare. Die haben mal dieses Manifest World of Ants verfasst und stellen darin fest, dass es nicht die Schwäche, sondern die Stärke des Internets ist, so neutral zu sein gegenüber dem, was substanziell als Inhalt in diesem Netzwerk übertragen wird. Sie sagen, der ganze Mehrwert, der ganze Nutzen im Internet, von neuen Anwendungen des Internets, entsteht immer an den Rändern. Also der Witz ist, ich muss niemanden, es gibt keine zentrale Internetleitung, die ich um Erlaubnis fragen muss, um eine neue Internetanwendung hinzustellen und zu sagen, bitte alle anderen Internetanwender auf der Welt, probiert meine Anwendung aus. Das ist nicht der Fehler, sondern die Stärke. Das führt dazu natürlich, dass aus ganz komischen Motiven, die man ganz stark bezweifeln mag, überhaupt neue Anwendungen in die Welt kommen. Ja? Zum Beispiel schlicht aus der Spekulation auf den Profit. Ja. Kommerzielle Innovationen treiben das Internet voran, ganz offensichtlich. Auch offensichtlich ist, dass aufgrund dieser Funktionsweise ein Haufen von dem, was im Internet ausprobiert, scheitert. Ja. Das gehört alles dazu. Das ist gut so, das muss so sein. Ja. Das ist einfach so. Dadurch, dass das 99% von diesen Internet-Startups, oder vielleicht sind es auch nicht ganz 99, ist aber auch egal, wieder eingehen, wird sozusagen die eine gute Anwendungsidee rausgefiltert, ja, die dann vielleicht sogar ihrerseits von Wissenschaftlern für etwas benutzt wird, wofür sie ursprünglich gar nicht gedacht war. Ja. Und sie haben natürlich Spam und alles gehört dazu und diese Wertlosigkeit des Internets und diese Inhaltsneutralität und diese Unkoordiniertheit, dieses chaotische, anarchische, ist gerade die Stärke von diesen Dingen. Das muss man verstehen. Also das ist, wenn sie irgendwie nur eine Überlegung von meinem Vortrag heute mitnehmen, bitte ich Sie darum, diese Überlegung mitzunehmen. Also Innovation ist schmutzig im Internet und das ist gut so. Ja. So funktioniert das. So, damit komme ich zu dem zweiten Punkt. Greifen Sie sich mal irgendeinen Text aus 2001, 2002, 90er Jahren vielleicht auch, über das Thema Wissenschaft und Internet. Da finden Sie immer irgendwo diesen Tenor, das ist wirklich ganz interessant. Naja gut, jetzt haben wir die neue Technik, neue Möglichkeiten, jetzt lasst uns mal abwarten, ob wir nicht bald Anwendungen haben, die das Ganze für Wissenschaftler nützlich machen. Weil das Anwendungen sind, die zum Beispiel für Langzeitarchivierung sorgen, die rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland berücksichtigen und so weiter und so weiter und so weiter. So, und jetzt gucken Sie sich mal an, was passiert ist. Was ich Ihnen mit meinem Beispiel noch zeigen wollte, Wissenschaftler warten nicht ab, das ist denen völlig egal. Ja? Die probieren irgendwas aus, was da ist, was geht. Und die Frage, ob sich dann in der aktuellen Benutzung rausstellt, ja, das ist wirklich nützlich, das taugt was, ihr entscheidet darüber, ob sie dabei bleiben. Wissenschaftler warten nicht ab, das hat sich als falsch herausgestellt, diese Prämisse, so über Internet und Wissenschaft nachzudenken, überhaupt nicht meine. Und natürlich, last but not least, die Bibliotheken werden natürlich nicht obsolet. Sondern, und das ist aber wirklich, das würde ich gerne, wenn Sie es anders sehen, kontrovers mit Ihnen diskutieren, das heißt nur, dass sie ihre Rolle ganz anders und neu bestimmen müssen. Aber ich meine eigentlich, wenn wir an das denken, was gestern von den Wissenschaftlergästen hier gesagt worden ist, also gehe ich da mit denen d'accord, ja genau, also das ist tatsächlich, das ist ein Rollenwandel. Und was heißt das inhaltlich, nur um es mal in Stichworten anzudeuten, jedes dieser Produkte, also sei es Twitter, sei es irgendwelche Websuchmaschinen oder so, für sich genommen, verbreitet diesen Anspruch, hey, ich bin wahnsinnig einfach zu benutzen, klick mich einfach an, ich funktioniere sofort ganz einfach. So. Aber die Ganzheit dieser Entwicklung, ja, ist in Wirklichkeit wahnsinnig komplex. Und der Umgang mit wissenschaftlichen Informationen wird in rasantem Maße als insgesamt betrachtet herausfordernder und komplexer als je zuvor. Ja. Das fängt schon damit an, ja, was sind Daten? Was mache ich mit meinen Daten als Wissenschaftler? Schon im Forschungsprozess. Teile ich das? Mit wem? Wie? Ja oder nein? Was spielt dabei eine Rolle? Wie hängt das zusammen mit dem, was ich später mit dem Forschungsergebnis mache? Und so weiter und so fort. Wie verknüpfe ich das Forschungsergebnis mit den Daten, die ich verwendet habe? Und es scheint mir naheliegend zu sein, dass eine potenzielle Rolle für uns auch die sein könnte, Lotsen zu sein in diesem Dschungel. Und einfach zunächst mal ohne den Druck, das selber in unserer Praxis umsetzen zu müssen, wir sind nicht primär Wissenschaftler, sondern wir sind Dienstleister, uns das anzuschauen, was da passiert, und dazu in der Lage zu sein, mit den Wissenschaftlern gemeinsam herauszufinden, was für deren Forschungspraxis und für deren Publikationspraxis als Tool jeweils passt, was immer eine sehr individuelle Geschichte sein wird und bleiben wird. Und ich will noch ein letztes anderes Beispiel nennen vielleicht. Die andere Sache sind natürlich komplementäre Dienste. Denn wenn ich sage, Innovation ist schmutzig, die Wissenschaftler selbst entscheiden sich einfach, irgendwas zu benutzen, sage ich natürlich nicht, dass so ein Thema wie digitale Langzeitarchivierung wichtig ist. Das ist auch klar. Der Witz ist nur, vielleicht werden wir über kurz oder lang besser damit fahren, uns mal nach einer digitalen Langzeitarchivierung umzuschauen, die die Daten dort aufgreift, wo die Forscher tatsächlich mit den Daten arbeiten. Also, um mal so ein ganz banales Beispiel zu nennen, es gibt für Microsoft Word inzwischen ein Plugin, eine Implementation des SWORD-Protokolls, mit dem dafür gesorgt wird, dass einfach basierend auf der Erkenntnis, okay, Wissenschaftler arbeiten erstmal mit Word. Das ist so das primäre Tool, mit dem ganz viel an Texten und so weiter entsteht, dass die innerhalb von Word mit einem Knopfdruck ihr Manuskript in ein Repository reinschicken können. Ja. Das meine ich mit komplementäre Entwicklung und Tools. Aber um so etwas zu leisten, müssen wir wiederum auch selbst innovationsfähig sein, was auch wieder seine Haken und Ösen hat im Bibliothekswesen. Und ich, wenn es irgendwie Zeit und Interesse gibt, aber eine halbe Stunde ist jetzt eigentlich rum, dann würde ich gerne noch auf ein paar von diesen Barrieren eingehen, aber auf jeden Fall würde ich zuerst natürlich mich freuen über Ihre Fragen.